Ende April verfügt das Direktorium Kriegsrecht und Einschränkung der Pressefreiheit. Der Volkstribun in seiner letzten Nummer, der Terror gegen das Volk ist an der Tagesordnung. Anfang Mai. Das Geheimdirektorium legt letzte Hand an seinen Aufstandsplan. Das Direktorium versucht, Hand an die Verschwörer zu legen. Zwei Aktionen sind schon schiefgegangen, trotz Grisels Informationen und grober Fahrlässigkeit bei den Verschwörern. 9. Mai, abends. Die gleichen Tagen in der Rue de la Grande Truanderie. Der Straße der großen Landstreicherei. Buonarroti bringt letzte Anweisungen für die Instrukteure zu Papier. Babeuf entwirft eine Ansprache an das siegreiche Volk. Seit 2 Tagen schon, ohne zu schlafen, ist Grisel auf den Beinen, um die Hausnummer ausfindig zu machen. Dann hat er sie, hat die Beschreibung der Wohnung und wie man in das Zimmer der Verschwörer kommt. Der Morgen des 10. Mai bricht an. Der Schlachtplan des Direktoriums steht fest. Polizei und Militäreinheiten sind eingesetzt, das Viertel und die Straße abgeriegelt. Der stellvertretende Generalinspekteur der Polizei d'Ossonville leitet die Aktion. 11 Uhr. Babeuf redigiert die Nummer 44 von seinem Volkstribun. Der Sieg dieses Tages, schreibt er, wird noch die kommenden Generationen in Staunen setzen. Er erschüttert bereits Europa. Er wird das Universum befreien. Es klingelt. Die Inhaberin der Wohnung öffnet. Polizeiinspekteur d'Ossonville macht nicht viel Worte, tritt ein, hält sich genau an die Angaben Grisels, öffnet die Tür zu dem angegebenen Zimmer. Da sitzen sie über ihre Papiere gebeugt. Kein Widerstand, obwohl die Waffen, wie es sich gehört, in Griffweite sind. Buonarroti will eines der Papiere verstecken, legt es aber wieder zurück auf den Tisch. Babeuf? Die Tyrannei hat gesiegt. Aber die Tyrannei hat nicht eine Erhebung zerschlagen. Pläne zerschlugen sich. In den Vorstädten rührt sich nichts bei den folgenden Polizeiaktionen und Massenverhaftungen. Man macht erst kurzen und dann einen großen Prozess. Vor dem Staatsgerichtshof einberufen nach Vendôme. Drouet entkommt ins Exil. In Vendôme arbeiten unter Leitung von Regierungsbaumeister Lemy Scharen von Maurern, Zimmerleuten, Tischlern, Malern und sonstigen Handwerkern und bauen die ehemalige Benediktinerabtei zur Heiligen Dreifaltigkeit als Sitz des Gerichts und zugleich Gefängnis für die Angeklagten um. Am 20. Februar 1797, 2. Ventôse des Jahres 5, beginnt der Prozess. Vendôme gleicht einer belagerten Festung. Sicherheitsmaßnahmen. 65 Angeklagte, von denen 18 abwesend sind. Die Hauptangeklagten verteidigen ihre Gesinnung und die Doktrin ihrer Partei, aber leugnen die Verschwörung. Der Prozess zieht sich hin bis Ende Mai. Trotz des gewaltigen Anklagematerials, trotz fortgesetzter Rechtsbeugungen, trotz offenbarer Zeugenbeeinflussungen, trotz. Es lässt sich handfest nichts Richtiges beweisen. Uferlose Anträge, unaufhörliche Proteste, langatmige Tiraden, brodelnde Unruhe. Ende Mai nähert sich der Termin, zu dem die Geschworenen neu gewählt werden müssten. Das Verfahren wird abgeschlossen. Die Geschworenen verhandeln 2 volle Tage. 7-mal schuldig, die übrigen Freispruch. Der Staatsanwalt fordert Todesstrafe für Babeuf und D'Arthé, Deportation für Buonarroti und die anderen. Das Gericht entscheidet auf Todesstrafe für alle 7, aber außer Babeuf und D'Arthé wird diese für die anderen aufgrund mildernder Umstände in Deportation umgewandelt. Babeuf und D'Arthé versuchen sich mit selbstgebastelten Spitzeninstrumenten den Freitod zu geben. Was beiden nicht gelingt. Es ist der 7. Prärial des Jahres 5. Der 27. Mai 1797. Die todeswunden Hinrichtungskandidaten müssen bis zum nächsten Morgen warten, 20 Stunden. Erst spät am Abend kommt Scharfrichter Sanson aus Paris mit seinen Gehilfen an und die Guillotine aus Blois. D'Arthé stirbt als erster. Er ruft 3-mal, es lebe die Republik. Und Babeuf antwortet ihm jedes Mal mit dem gleichen Ruf. Vor seinem Tod ruft er nichts mehr. Es gibt auch das Gerücht, ein Toter sei hingerichtet worden. Zu den Freigesprochenen gehört Drouet und er kann in sein Land zurückkehren. Napoleon macht ihn zum Unterpräfekten von Saint-Menul und Mitglied der Deputiertenkammer. Sie haben die Welt aus den Angeln gehoben, sagt Napoleon, als er den Helden von Varennes dekoriert. Die nachfolgenden Bourbonen verurteilen den Königsmörder zur Verbannung. Drouet aber hängt an seinem Land, kommt heimlich wieder und lebt zurückgezogen und unerkannt in Mâcon bis zu seinem Tod 1824 unter dem Namen Meyer. Oder auch Mercherin. Babeuf ist ziemlich schnell vergessen zu seiner Zeit. Buonaparte kommt an seiner Stelle zum Zug. Äußerlich sind die beiden sich gar nicht so unähnlich. Klein, schmal, drahtig, zäh. Und stolz. Mehr öffentlichen Erfolg hatte der Korse.